schwuler Pazifist. Ich schlag Rap nicht blau, weil er schon regenbogenfarben ist. Ich bin cool und rap die Wahrheit, du aber spielst eine Rolle. Lispeln ist ein Zeichen, dass du Rappen lieber meiden solltest. Mit Parts in Double Time, ich bleib der Szene abgeneigt. Ich pick Beats ohne Hi-Hats, du hörst dann nur mein Butterfly. Du verdienst keine Props, du verdienst es nur zu sterben. Du bist back to the roots, ich bring dich unter die Erde. Rapper haben das Mikrofon und ich ne Winchester am Start. Was Sommerhits, Bitch, bei mir ist Winter jeden Tag. Es trifft den Nagel auf den Kopf, wenn Rapper sich als Clowns schminken, aber dann behaupten, dass sie Frauen ficken. Oh yeah, ich bring Action statt zu reden. Deine Crew ist einfach schmutz, startet Arschfick-Polonesen. Bist du Pro-Homo-Rap? Sind wir Feinde, du Scheißhund? Ich bin nicht fly, doch spreng mich bei deinem Auftritt in die Luft. Das ist Terror-Rap, guck, ich kille Schlampen. Ich bin Untergrund und hänge in einem Dungeon. Dein Produzent baut dir Beats mit der MPC. Doch meine Glock will euch beide leider sterben sehen. Pisser, das ist Terror-Rap, guck, ich kille Schlampen. Ich bin Untergrund und hänge in einem Dungeon. Dein Produzent baut dir Beats mit der MPC. Doch meine Glock will euch beide leider sterben sehen. Pisser, geh mir aus dem Weg, denn ich lass nie meinen Hass spüren. Du rappst über Frieden, Ho, und Sperma ist ein Parfüm. Fresse, ich hör mir dein Tape nicht an. Deutscher Rap 2016, Stricher, Gays und Punks. Ich rap nur mit meinen Leuten, scheiß auf Boys wie dich und ihn. James schenkt im Untergrund und so bleibt es aus Prinzip. Ich finde jeden Rapper weak, du tauschst deine Nummer und trotzdem rufen Leute an und brüllen schwuler Hurensohn. Du ziehst Nasen und zupfst Augenbrauen, du Partygänger schwuchtel. Doch ich bleib zu Hause und trainier mein Zeigefingermuskel. Ich bin der beste Rapper, weil nur ich tight rappen kann. Mach nicht auf Pimp, du bist die Bitch deines Managers. Du kannst kein Blut sehen, denn ich stech dir die Augen aus. Deine Freunde hauen ab, meine Freunde hauen drauf. Du kannst nicht battlen, aber dafür echt toll Möte spielen. Ich treffe ein paar Otakus und töte sie. Das ist Terror-Rap, guck, ich kille Schlampen. Ich bin Untergrund und hänge in einem Dungeon. Dein Produzent baut dir Beats mit der MPC. Doch meine Glock will euch beide leider sterben sehen. Pisser, das ist Terror-Rap, guck, ich kille Schlampen. Ich bin Untergrund und hänge in einem Dungeon. Dein Produzent baut dir Beats mit der MPC. Doch meine Glock will euch beide leider sterben sehen.